Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich darf die Glückwünsche des Deutschen Historischen Instituts in London überbringen, das fast genauso lange existiert wie diese Einrichtung hier. Dieses Institut wurde im Jahre 1976 gegründet und ist eines der inzwischen 5 historischen Auslandsinstitute, die durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie finanziert werden. Es ist zustande gekommen aufgrund der Initiative vieler Beteiligter. Zunächst einmal sind hier auch die britischen Kollegen zu nennen, denen sehr daran gelegen war, mit den deutschen Kollegen ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Projekte zu veranstalten. Es sind Einzelpersönlichkeiten zu nennen, wie der erste Direktor Paul Kluke. Es ist zu nennen der Leiter der Niedersächsischen Landesarchive Karl Hase. All diese Initiativen haben dazu geführt, dass dieses Institut als 3. der deutschen historischen Institute im Ausland gegründet werden konnte, nach dem Vorbild der großen Institute in Rom und Paris. Allerdings musste sich diese Einrichtung von vornherein darauf beschränken, das Studium der Neuzeit zu betreiben, das heißt seit dem Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Das Institut verfügt über 9 Mitarbeiter. Es ist von Anfang an großer Wert darauf gelegt worden, dass nur 3 dieser Mitarbeiter in einem Dauerverhältnis stehen. 6 weitere sind dort für einen Zeitraum von 3 bis 5 Jahren am Institut tätig. Man erwartet von ihnen, dass sie eine größere Forschungsarbeit fertigstellen, die dann im Normalfall von einer deutschen Fakultät als Habilitationsleistung anerkannt werden kann. Das Institut hat in diesem Zusammenhang doch mit einem beachtlichen Erfolg aufzuweisen. Es sind seit 1987 8 Habilitationen erfolgt. Weitere sind zu erwarten. Wir glauben auch, dass es sehr wichtig ist für die lebendige Arbeit dieser Einrichtung, dass junge Wissenschaftler zu uns kommen, die allerdings in einem auch vertretbaren Zeitraum von 3 bis 5 Jahren instand gesetzt werden, zur britischen Geschichte zu arbeiten. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt. Alle Mitarbeiter im Institut sind deutsche Mitarbeiter. Wir alle arbeiten zu Projekten der britischen Geschichte der Neuzeit. Das Institut hat 2 Veröffentlichungsreihen, eine deutsche und eine englische. Die deutsche ist bei Brandenburg und Ruprecht angesiedelt, die britische bei Oxford University Press. Ich darf Ihnen sagen, dass die deutsche wissenschaftliche Reihe schon immer ein großes Zusatzgeschäft für das Institut ist, während die britische Reihe bei Oxford University Press sich selbst trägt. Insgesamt konnte das Institut bisher 52 Monographien veröffentlichen, weitere sind im Druck. Es konnte mit einem großen Drittmittelprojekt in Höhe von etwa 2 Millionen Mark im Zeitraum von 6 Jahren ein umfangreiches archivisches Erschließungsprojekt durchgeführt werden, und zwar ein Inventar zu den Akten der britischen Militärregierung. Das heißt, hier wurden 30.000 Akteneinheiten erschlossen, zum ersten Mal mit einem computergestützten Programm. Dieses liegt nun in 11 Bänden vor und wir hoffen, dass auch die anderen Institute, die in Ländern existieren, die ehemals Besatzungsmacht in Deutschland waren, vor allem auch das Institut in Paris, mit einem ähnlichen Projekt aufwarten wird, damit diese für die Entstehung der Bundesrepublik wichtige Phase auch auf diese Weise erarbeitet werden kann. Neben dem eigentlichen Kern der wissenschaftlichen Arbeit im Institut entfaltet das Deutsche Historische Institut in London eine Reihe von Aktivitäten vor Ort. Hier sind einmal zu nennen die sogenannten Seminar Lectures. Diese sind 14-tägig veranstaltete, in einem Zeitraum von 14 Tagen stattfindende Vorlesungen von Kollegen aus dem deutschen und dem englischsprachigen Bereich. Wir veranstalten pro Jahr normalerweise 1 bis 2 große internationale Konferenzen. Diese werden dann in englischer Sprache gedruckt und die meisten von ihnen liegen auch gedruckt vor. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf verweisen, dass jetzt ein Forschungsbericht des Instituts für die Jahre 1985 bis 1993 veröffentlicht ist und jeder, der sich dafür interessiert, kann mir gerne dann sagen, dass ich sie ihm zuschicken soll. Dieses Deutsche Historische Institut in London ist zunächst entstanden in einer sehr freien Rechtsform einer Trägerschaft. Das hängt mit der Gründungsgeschichte zusammen. Hier hatte sich ein Förderverein konstituiert, der dann aufgrund der Tatsache, dass die Bundesregierung sich Mitte der 70er Jahre nicht imstande sah, eine weitere Einrichtung im Bundesetat fest anzusiedeln, so gegründet wurde, dass das Ministerium einen Trägerverein konstituierte, der dann im Grunde dieser Förderverein war. Wir haben seit diesem Jahr eine Veränderung dieser Rechtsform vorgenommen, nicht zuletzt deshalb, weil, ich würde sagen, in großartigen Schritt weitere Institute gegründet wurden. Zunächst 1987 das Deutsche Historische Institut in Washington und dann seit Anfang dieses Jahres das Deutsche Historische Institut Warschau. Diese sogenannten Nicht-Kapitel-Institute sind nun zusammengefasst worden in eine Stiftung Deutsche Historische Institute im Ausland. Die Autonomie der einzelnen Institute bleibt dadurch völlig unberührt. Im Gegenteil, es ist mit einer Stärkung der Stellung der Direktoren der einzelnen Institute, aber auch mit einer besseren Verankerung der Rechtsstellung der Mitarbeiter zu rechnen. Ich darf mit diesen kurzen Ausführungen schließen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.